Das Leben steckt voller Herausforderungen. Doch ich will König der Piraten werden und auch dieses Interview mit Seven Dubs mit aller Kraft angehen. Gum, gum, Interview! Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Synchronsprecher-Interviews. Wie immer mit einem hervorragenden Gast. Das ist diesmal Daniel Schlauch, war ja auch einer der Synchronsprecher, die von euch sehr oft gewünscht wurden. Ich hatte zahlreiche Anfragen und jetzt ist er endlich bei mir. Hallo Daniel. Grüß dich, hallo Tom. Ja, ihn kennt ihr sicherlich. Ich denke mal alle als Monkey D. Ruffy aus One Piece. Aber er spricht auch in vielen anderen Rollen, unter anderem auch die Feststimme von Zac Efron. Ja, so sieht's aus und wir starten mit der Frage, die ich hier schon einige Male gestellt habe, und zwar: Wie bist du denn überhaupt zum Synchronsprechen gekommen, Daniel? Ja, das war bei mir im Gegensatz zu vielen anderen eher ein Zufall. Es ist ja relativ häufig in der Branche so, dass man doch über Beziehungen, Eltern oder ja, irgendwelche anderen Verwandte, Bekannte, die schon im Synchronbereich tätig sind, reinkommt. Bei mir war es wirklich ein reiner Zufall. Ich habe damals im Jugendalter schlichtweg einen Job gesucht, um ein bisschen was dazu zu verdienen zum Taschengeld. War überhaupt nicht auf die Synchronszene oder Branche gepeilt. War allerdings so, dass meine Mutter damals in der Zeitung, in der Münchner Zeitung, eine Anzeige gesehen hat, in der allgemein so für den Raum München neue Stimmen und neue Sprecher gesucht wurden, um einfach mal so ein bisschen neuen Wind in die Branche reinzukriegen. Und die hat mich dann kurzerhand gepackt und ist mit mir in das Studio gefahren, hat gesagt, wir probieren das mal oder du probierst das mal. Und da wurde dann ein Casting gemacht, ganz allgemein. Man hat mal vorgesprochen, um mal einfach so zu zeigen, wie man sich vor dem Mikro so anstellt. Und dann habe ich erstmal eine Zeit lang nichts von denen gehört, ein halbes, dreiviertel Jahr. Dann hat sich mal jemand gemeldet, gemeint, ja, Mai, probier mal doch mal, hast du Lust, irgendwie mal so eine kleine Rolle mitzusprechen? Habe ich natürlich zugesagt. Das lief dann ganz gut, dann hat sich aber wieder mal niemand gemeldet, dann dauerte es wieder ein halbes Jahr, und dann habe ich nochmal eine kleine Rolle gesprochen. Und nach einem Jahr oder beziehungsweise dann nach 1,5 Jahren, glaube ich, war es, hat sich dann ein Studio gemeldet und hat gemeint, wir hätten eventuell eine größere Rolle für dich, müssten allerdings ein Probesprechen machen, ob ich Lust hätte, vorbeizukommen. Das habe ich dann gemacht und deshalb jetzt im Nachhinein gesehen oder auch damals natürlich glücklicherweise geklappt. Es war dann meine erste größere Rolle in der Serie Party of Five. Und die hat mir dann letzten Endes dazu verholfen, dass dann eben auch andere Studios auf die Stimme aufmerksam wurden und sich dann eben gemeldet haben. Wie es so oft ist in der Synchronbranche, wenn man mal drin ist, dann läuft es ein bisschen an von selbst und geht dann auch, kriegt dann so eine gewisse Eigendynamik und dann wurde es zunehmend mehr. Und ja, im Laufe der Jahre wird es dann eben mit zunehmenden Rollen oder auch größeren Rollen natürlich dann stetig mehr und das ist im Prinzip der Gang meiner Synchronkarriere, wenn man so will. Wie alt warst du, als du das erste Mal dann diese Hauptrolle hattest? Das war 1995, also 13, ja, ich glaube, ja, 13 Jahre, 13, 14 Jahre sowas. Ich würde das Interview jetzt mal etwas anders gestalten als bei den vorherigen Ausgaben. Und zwar habe ich unzählige Fanfragen bekommen, darunter sehr, sehr viele zu One Piece. Und das heißt, dass ich die ganzen Fragen jetzt einmal an dich weiterleiten will. Gerne. Ich fange mal mit einer Frage an, die sich direkt an deinen Charakter, also Ruffy, richtet. Was hältst du denn selber von Ruffy und hast du Gemeinsamkeiten mit ihm? Was halte ich von Ruffy? Ruffy ist auf jeden Fall ein super Charakter, war am Anfang vor allen Dingen sehr fordernd, bis wir mal erstmal in diese Stimmlage gekommen sind. Ich erinnere mich da noch an die Anfänge 2003, als ich damals eben vor dem Mikro stand und die allererste Szene gesehen habe und wir dann, glaube ich, erstmal wirklich eine halbe Ewigkeit gefühlt rumprobiert haben, bis wir mal überhaupt in diese Stimmcharge reinkamen, dass er sich mal so anhört, wie damals die Regie meinte, dass er sich anhören soll. Das war schon ein bisschen herausfordernd und hat aber dann recht schnell sehr viel Spaß gemacht und klar, vor allen Dingen eben die Storyline dahinter. Also wir sind jetzt bei Folge 460, glaube ich. Es ist einfach irgendwie Wahnsinn, was da für eine Geschichte dahinter steckt und wer sich das ausdenkt. Wir sagen das auch oft im Studio, das ist einfach Irrsinn, was da an Kreativität in dieser Serie steckt und an Ideen und sind auch immer wieder gespannt, was dann demnächst kommt. Umso schlimmer ist es, wenn dann teilweise ganze Serienblöcke fürs Synchron wieder abreißen an irgendeiner Stelle, wo es eigentlich gerade weitergehen sollte oder spannend wird. Aber da haben wir Sprecher natürlich keinen Einfluss drauf. Aber insofern, die Serie an sich und natürlich auch mein Charakter absolut top und super zu sprechen und macht riesig Spaß. Wenngleich er natürlich jetzt auch nicht gerade einer der leichtesten Charaktere ist, gerade wenn es um so Kampfsequenzen geht, um relativ schnelle, laute Szenen, dann ist es eben oft so, dass es doch schon eine gewisse Herausforderung ist, das so umzusetzen. Und ich erinnere mich da auch an einige Situationen, wo ich wirklich keuchend vorm Mikro stand und einfach nicht mehr konnte, weil es einfach so eine brutale Energie war, die man da gebraucht hat für diese Szenen. Aber letzten Endes, wenn man es dann fertig hat und hört sich es auch mal selber an, dann ist man eigentlich meistens schon irgendwo zufrieden und ganz gut drauf, dass man das jetzt so hingekriegt hat. Vergleiche zu mir, tja, also definitiv nicht das Essen, in den Maßen esse ich nicht. Ansonsten, ja, schwimmen kann ich auch. Das ist vielleicht auch kein Vergleich. Was könnte man sagen? Ja, vielleicht so schon irgendwo im gewissen Maße, zumindest in gewissen Situationen, dieses temperamentvoll aufgetreten. Also wenn es um was geht oder wenn es kann schon mitunter auch bei mir mal hektisch zugehen und dann kann ich mich schon etwas temperamentvoll werden, sage ich mal. Also ich würde sagen, das ist vielleicht noch das, was uns irgendwo verbindet. Und was, glaube ich, auch ganz gut ist beim Sprechen, weil man eben dann in der Lage ist, auch diese Energie, zumindest hoffe ich, dass ich das tue, im besten Falle eben umzusetzen und der Figur halt das Leben zu geben, was sie eigentlich benötigt und auch braucht. Als du die Rolle also zum ersten Mal gesprochen hast, wusstest du erst gar nicht so richtig, wie du Ruffy anlegen musst. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also es war auch ein Casting. Man sieht natürlich da gewisse Sequenzen und eine Szene, einen Ausschnitt. Aber man hat ja sonst keinerlei Ahnung davon. Man kriegt halt einen kurzen Abriss, worum geht es jetzt erstmal? Sieht eben die Figur, sieht die Szene, sieht den Hintergrund und macht sich dann erstmal so ein eigenes Bild davon. Und dann probiert man eben rum, wenn es dann wirklich zu der Rolle, zu der Beauftragung kommt, dass man den jetzt sprechen darf, wird eben erstmal, wie gesagt, ein bisschen geschaut, ein bisschen probiert und dann heißt es, nee, also vielleicht doch nicht so und der ist ein bisschen jünger, ein bisschen aufgedrehter, mach mal ein bisschen mehr so, mach mal ein bisschen mehr so. Und irgendwann kommt man eben an den Punkt und dafür haben wir eben die Regie, die dann eben sagt, ja, das hört sich für mich gut an, so legen wir ihn jetzt an. Und das ist eben auch ein gewisser Prozess, den man da halt durchlaufen muss. Und ja, dann eben auch natürlich ein weiterer Prozess, zum ersten die Stimme natürlich oder die Stimmlage über die Folgen hinweg so zu halten. Und dann halt eben im Zweifel auch eventuell, wenn es sein muss, ein bisschen weiterzuentwickeln, weil ja auch der Charakter irgendwo wächst und ein bisschen älter wird teilweise. Das ist auch nicht immer leicht. Und gelegentlich kommen natürlich dann auch Vorgaben dazu von der produktionsgebenden Firma. Das hatten wir auch einmal zwischenzeitlich in irgendeiner Staffel. Da gab es auch Kritik im Internet, das habe ich auch gelesen, weil wir plötzlich deutlich weniger aggressiv und energievoll sprechen sollten, eher ruhiger. Ja. Das war eben in einer Zeit, wo damals die auftraggebende Firma in Kombination mit dem Sender gemeint hat, die Serie muss ja nicht Mainstream, aber ein bisschen familienkonformer werden. Und da sollten wir eben Aggressionen, Aggressivität, diese ganze Energie sollten wir ein bisschen runterfahren, damit es halt ein bisschen allgemeinverträglicher wird. Und das fiel uns damals ziemlich schwer, weil wir auch die Figuren bis dato ganz anders angelegt hatten und einen ganz anderen Eindruck der Figuren hatten. Und es kam, wenn ich mich richtig erinnere, auch überhaupt nicht gut an. Nee. Was ich persönlich völlig nachvollziehen kann und es auch nicht gut fand, aber natürlich hat uns die Kritik dann auch irgendwo erwischt, weil es natürlich hieß, ja, warum sprechen die denn auf einmal so lustlos? Oder warum können die nicht mehr schreien? Warum reden die jetzt normal, obwohl es ein Riesenkampf ist? Aber wie gesagt, wir durften damals nicht anders. Es war eine Vorgabe und glücklicherweise wurde es dann zur nächsten Staffel wieder abgeändert und wir durften dann wieder normal sprechen und haben dann uns wieder bemüht, den alten Charakter so rüberzubringen, wie er eigentlich gehört. Aber das war damals schon ein bisschen ärgerlich, hat uns auch nicht ganz gut gefallen, aber man kann nicht sich dann über solche Angaben einfach hinwegsetzen, das geht natürlich nicht. Das hing, glaube ich, damals mit der Senderumstellung von RTL 2 zusammen, dass sie versucht haben, das Anime-Programm kindgerechter zu gestalten. Das kann durchaus sein, irgendwie sowas war es, Da ja. gab es ja auch dann die ersten Zensuren bei One Piece. Das habt ihr vielleicht nicht so mitbekommen als Sprecher. Nee. Dass da dann teilweise Blut retuschiert wurde, dass da Wunden retuschiert wurden. Genau. Ich persönlich sehe das ein bisschen problematisch, weil wenn man Gewalt zeigt, muss man da auch die Auswirkungen der Gewalt zeigen und nicht, ach, ich kann ihm ja eine Fresse und das tut ja gar nicht weh. Ja. Und ach, der, ne, der schreit ja gar nicht, das so nach dem Motto. Eben. Also das ist erstmal verfälscht, ist einfach das Format meiner Meinung nach. Es ist einfach irgendwo jetzt plakativ ausgedrückt, letzten Endes auch ein Kunstwerk und sich da drüber zu stellen und dem gewisse Dinge wegzunehmen, finde ich persönlich schade. Da würde ich persönlich, wenn ich die Wahl hätte oder die sag ich mal, die Verfügungsgewalt über das Projekt, würde ich eher sagen, ich suche mir den richtigen Sendeplatz und das richtige Zielpublikum und lasse aber trotzdem das Projekt so, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war, weil jemand, der das produziert hat, hat sich damals was dabei gedacht. Es ist halt einfach ein allumfassendes Werk von vorn bis hinten und sich jetzt da eben drüber zu stellen und Dinge rauszunehmen, die eigentlich dazugehören und dazugehörig gedacht waren, finde ich persönlich eben schade und ist für mich auch nicht der richtige Weg. Und wie du schon sagst, was bringt es mir denn, wenn ich jetzt vielleicht sehe, meinetwegen als Beispiel, wie der Schlag ins Gesicht geht, aber dann plötzlich ist ein Schnitt und dann, weiß ich nicht, dann sehe ich irgendwie vielleicht zufällig noch jemand in der Ecke liegen, aber ich sehe dann nicht mehr, wie das getroffen wurde oder was auch immer. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen halbscharig und nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist irgendwie so ein bisschen in meinen Augen merkwürdiger Versuch, eben das Ganze zu entschärfen, aber die Kämpfe bleiben trotzdem bestehen und ja, letzten Endes weiß man auch, was passiert und bloß wenn man es jetzt nicht unbedingt gerade direkt sieht, ist das Ganze in meinen Augen jetzt nicht derart abgemildert, dass ein Kind das jetzt zweifelsfrei als nette Familienserie ansehen würde, sondern das würde sich wahrscheinlich immer noch erschrecken. Insofern, der Nutzen an der ganzen Sache ist für mich sehr fragwürdig. Fragwürdig, ja. Also insofern, ich hätte es anders gemacht, aber wie gesagt, ich meine, wir sind eben die Sprecher und wir sind nicht die Regisseure, wir sind nicht die Produzenten und wir sind da in gewissem Maße weisungsgebunden und müssen uns natürlich danach richten, was uns vorgegeben wird. Hattest du denn, als du, oder hast du überhaupt mit dem Erfolg der Serie gerechnet damals? Oder wusstest du, was dich erwartet? Nein, überhaupt nicht. Also nicht in diesem Maße. Ich wusste natürlich, dass gerade Anime eine große intensive Fangemeinde hat, deutlich intensiver als bei anderen Filmproduktionen, also gerade auch Realfilm oder sowas. Das kriege ich jetzt auch, kriegt man ja auch, hat man im Laufe der Zeit auch stark mitbekommen. Ich war ja auch auf der Konichi-Messe in Kassel 2000, oh Gott, wann war das? 5, 4? Ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Aber was da für ein Feedback kommt von den Fans und was da für ein Interesse an diesen ganzen Produktionen ist, schon Wahnsinn. Also es ist echt stark, muss ich echt sagen. Das ist irre, wie die Leute sich da reinhängen, was die sich für Gedanken machen, wie die sich dafür interessieren, wie die sich verkleiden, Kostüme basteln. Ich habe Sachen gesehen, das war sensationell. Und insofern, das Ganze war mir am Anfang, ehrlich gesagt, dieser Serie nicht bewusst. Das war auch, gut, ich habe davor Ranma gesprochen, den Yoga, aber auch trotz dieser Tatsache war mir nicht bewusst, was für ein riesen Interesse oder was für eine riesengroße Fangemeinde hinter diesen ganzen Produktionen steckt und gerade hinter One Piece, auch im Speziellen, war mir persönlich nicht bewusst. Also das dann wirklich erst im Laufe der Zeit ist es gekommen und wir haben natürlich auch im Internet nachgelesen, wie kommt das Ganze so an, wie kommen die Stimmen an, unsere Sprechweise, unsere Art, weil man natürlich auch ein bisschen Feedback braucht und eventuell dann eben sich im Zweifel auch leicht verändern könnte oder kann. Mhm. Und da hat sich natürlich dann auch recht schnell gezeigt, dass da schon anscheinend wirklich ein großes Interesse da ist und die Fans das schon stark beobachten, was da so passiert. Hat sich denn im Laufe der Zeit dein Verhältnis zum Charakter verändert? Ja, ich würde schon sagen, dass auch aufgrund der Tatsache, dass ich älter geworden bin und ich der Meinung bin, dass auch Ruffy in gewissem Maße älter geworden ist, dass ich da schon ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr so, na, wie soll man sagen, dass man versucht, ein bisschen wegzukommen von diesem stark Kindlichen, was ich eigentlich am Anfang gedacht hatte, ihm permanent geben zu müssen. Also es geht schon ein bisschen in Richtung mehr Seriosität. Er hat natürlich seine abgedrehten Sequenzen nach wie vor mit lustig und tanzen und singen und mit riesengroßen Essen und alles Mögliche, wenn man, also wenn es wieder zwischen den Folgen praktisch in einen neuen Plot reingeht. Aber trotz allem habe ich den Eindruck und versuche ich es eben so ein bisschen umzusetzen, dass das Ganze, dass er halt schon insgesamt ein bisschen erwachsener geworden ist und habe auch irgendwie ein bisschen den Eindruck, gerade jetzt beim letzten Block, den wir jetzt halt ja 2000, Gott, jetzt muss ich auch wieder lügen, 14 war es letztes Jahr, Entschuldigung, ich weiß gar nicht mehr, 14 oder 13 gesprochen haben, dass da irgendwie, also das war schon, ehrlich gesagt, für mich persönlich ein sehr düsterer Abschnitt, also mit der Gefangeneninsel und mit diesen verschiedenen Ebenen, wo sie dann immer tiefer runtersteigen, das war schon, kam mir persönlich ein bisschen düsterer und insgesamt härter vor, als es noch früher war. Also klar, wir hatten früher auch krasse Kampfszenen, es waren große Gegner, es war, war heftig und ging ziemlich zur Sache, aber trotz allem habe ich den Eindruck, dass jetzt halt gerade der letzte Block insgesamt ein bisschen ich will nicht sagen Erwachsener, aber es ist schon ein bisschen in die Richtung, also allgemein ein bisschen, ja, älter geworden ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mich letzten Endes auch wieder mit ihm verbindet, die wir halt irgendwie im Laufe der Zeit so beide durchgemacht haben. Es ist halt einfach, man ist halt älter geworden. Und natürlich ist einem der Charakter auch noch mehr ans Herz gewachsen. Also ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn wieder ein Anruf kommt und es das heißt, es sind neue Folgen da. Schon wirklich eine schöne Sache. Freut man sich auf jeden Fall. Die aktuellsten Folgen beinhalten den Impel Down Arc, bei Ja. welcher auch Widersacher wie Buggy, Crocodile und weitere auftraten. Richtig. Hattest du diese Figuren noch im Kopf? Ja, absolut, absolut. Buggy der Clown, das weiß ich noch ganz genau. Damals auch den Sprecher, wir waren ja auch damals zusammen im Studio. Ja. Das wurde früher ja auch viel öfter gemacht. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also früher wurden auch viele Sequenzen auch zusammengesprochen. Das ist einfach sag ich mal, eine gewisse Veränderung in der Synchronszene oder Branche an sich, dass heutzutage viel mehr Szenen oder eigentlich der überwiegende Teil der Filme und Filmsequenzen allein gesprochen wird, also auch bei Kämpfen, bei Dialogen etc. Wir sind eigentlich fast ausschließlich allein und hintereinander im Studio, während das früher, gerade auch in den Anfängen von One Piece, waren wir teilweise zu siebt im Studio und dann spricht halt gerade der muss, oder man spricht halt auch in einer Sequenz, wo halt meinetwegen jetzt gerade Sanji, Zoro, Lusop, Ruffy und Nami zusammen sind, sprechen halt dann fünf Leute gleichzeitig vorm Mikro. Was natürlich auch den Nachteil hat, mitunter, wenn sich einer verspricht und vier gut waren, dann muss man natürlich den Take wiederholen. Ja, das kann im Zweifel lange dauern dann. Aber macht natürlich auch mehr Spaß und war schon immer eine super Stimmung dann im Studio. Das ist jetzt halt heutzutage ein bisschen professioneller, vielleicht auch ein bisschen schneller und aber halt leider nicht mehr ganz so schön, wie es mal war. Und damals eben, wie gesagt, mit Buggy zusammen im Studio oder auch eigentlich mit allen großen Gegnern waren wir immer zu zweit oder zu mehreren im Studio. Und das sind schon Sachen, die sich auch irgendwo, ja, schon festgesetzt haben im Kopf. Und deswegen, das hatte ich definitiv noch im Kopf, wie das so war damals. Und man kennt ja auch die Sprecher, die dahinter stehen. Das sind ja eigentlich gerade hier im Münchner Raum gute Bekannte. Und insofern ist es immer wieder lustig zu sehen, wenn die wieder auftauchen. Wie ist das denn so, wenn man dann als Beispiel jetzt gegen Buggy oder Sir Crocodile kämpft? Wie geht das dann im Studio ab? Steht ihr dann nur still vorm Mikrofon und versucht das irgendwie rüberzubringen oder wirklich bewegt ihr euch da? Gerade wo du sagst, Ja. es sind, dass du gegen die größten Widersacher im Prinzip mit den größten Widersachern zusammen im Studio standest. Ja, also es ist besser wahrscheinlich, dass man uns nicht sieht, weil wenn man uns sieht, ich glaube, man wird sich totlachen. Also es ist schon ein arges Gehampel, was da vor dem Mikro abgeht. Aber es ist halt leider, oder beziehungsweise was heißt leider, es ist eben so, dass man die Energie und die Kraft letzten Endes auch irgendwo nur richtig hinkriegt, zumindest meiner Meinung nach, und ich glaube, das sehen die meisten so. Wenn man natürlich auch irgendwo mitgeht mit der ganzen Sache. Also ich würde mich zum Beispiel auch niemals auf einen Stuhl vors Mikro setzen, weil einfach allein durchs Sitzen so eine gewisse Ruhe und Gemütlichkeit entsteht, die einem einfach nicht diese Vitalität oder diesen Ausdruck verleiht, den man hat, wenn man einfach steht und angespannt ist und sich bewegen kann. Das ist einfach für mich auch das A und O. Also ich brauche das auch und das macht sich definitiv in meinen Augen auch in der Stimme bemerkbar. Und deswegen, gerade bei Kampfsequenzen, wenn es richtig laut wird, ich habe ja vorhin schon angedeutet, also ich war wirklich teilweise keuchend vorm Mikro gestanden, weil man muss teilweise wirklich, also die Luft richtig in sich reinpressen, um diese Anspannung zu kriegen. Wenn man einen Schlag ausführt, einen schnellen, starken Schlag, dann geht man natürlich auch mit den Schultern mit und geht vor ans Mikro und ja, man haut nicht vielleicht unbedingt in die Luft, aber die Bewegung an sich muss schon da sein und man muss auch irgendwo diese Körperspannung haben, weil durch die Körperspannung und durch die Spannung an sich in den Muskeln und einfach dieses Gefühl an sich, nur damit kriegt man auch letzten Endes diese Stimmlage hin, die halt in so einer Situation entsteht. Ich kann mich nicht auf den Stuhl setzen und dann sagen, so, jetzt schlage ich dich, wumm, und dann hört sich das angeblich toll an. Das ist natürlich total trocken und langweilig und irgendwie ohne Energie und ohne Kraft. Deswegen, wie gesagt, also desto schwieriger die Kampfszenen, desto größer die Kampfszenen und desto heftiger es zur Sache geht, desto mehr gehen auch wir vom Mikro ab und desto anstrengender wird die ganze Sache. Und wenn natürlich dann ein Take, also sprich so ein Abschnitt, den man sprechen muss, wenn der natürlich dann, weiß ich nicht, 1,5 Minuten geht und da steht dann im Buch drin, was weiß ich, Sprung, Schlag, Atma, Atma, Reaktion, Schlag, Atma, Reaktion. Und dann schaut man sich es an und denkt sich, um Himmels Willen, wie soll ich denn das jetzt überhaupt von meiner Atemluft hinkriegen? Aber es geht dann doch meistens irgendwie. Und powert einen schon ziemlich aus, aber es macht, wie gesagt, auch wahnsinnig Spaß, vor allen Dingen sich später wieder anzuhören. Ja, also das muss man auch wirklich mal sagen, und das hat, da habe ich auch so den Eindruck von der Community, dass die One Piece Synchro und auch die Hauptrollen, dass die alle wirklich einen hervorragenden Job machen. Also das ist wahnsinnig authentisch, was da abgeht bei One Piece, finde Das ich. freut mich, danke. Also es ist wirklich hervorragend gemacht. Und ja, gerade Ruffy ist ja jemand, der ständig im Mittelpunkt steht und ständig wirklich die aufwendigsten, die schnellsten Kämpfe hat und aufwendige Attacken und immer wieder was Neues. Und das ist, glaube ich, schon echt schwer. Und deswegen, also muss man wirklich sagen, du machst das wunderbar. Vielen Dank, das freut mich. Ich höre natürlich gerne Komplimente. Das ist Ja, das schön. muss man einfach sagen. Das ist hervorragend. Also, das ist für mich mit einfach ein Grund, diese Serie und auch die Filme einfach zu verfolgen, weil das ist so gut gemacht, so gut gespielt einfach. Toll. Also Wahnsinn. Super. Nee, es freut mich. Also wie gesagt, das ist auch wahnsinnig wichtig für uns. Man kann natürlich nicht jedem gefallen, man kann nicht alles perfekt machen und es wird immer Leute geben, die sagen, naja, es hätte besser sein können oder das war jetzt nicht so gut oder die Stimme gefällt mir einfach vom Prinzip her nicht. Das tut einem natürlich irgendwo leid, aber man kann es halt meistens oder eigentlich niemals im Leben allen recht machen und wir versuchen wirklich, glaube ich, kann ich für alle sprechen, unser Bestes zu geben, weil wir eben auch wissen, wie die Serie ankommt und was für eine Fangemeinde dahinter steht und wie gesagt, auch gerade bezogen auf diese eine Staffel, wo wir eben so ruhig waren. Mir hat das damals wirklich leid getan, weil ich halt gelesen habe, wie die Fans teilweise enttäuscht waren, aber Ja. und man sich ja dazu auch nicht wirklich äußern kann, weil man ist halt nun mal, man liest das Ganze, aber selbst wenn ich ins Internet irgendwo reinschreibe, ja, also hier ist die Stimme von Ruffy, es tut mir leid, dann kriege ich sowieso einen Kommentar zurück, ja, klar, du bist Ruffy, stimmt schon, passt schon, alles klar, jetzt hau wieder ab, so ungefähr. Ist halt irgendwie, solange man es schreibt, ich meine, schreiben kann jeder, weiß man natürlich nicht, wer das wirklich ist. Und insofern hat es mir wirklich leid getan, weil halt einfach für viele da, glaube ich, echt ein Stück dieser Authentizität, die wir hatten, irgendwo kaputt gegangen ist. Aber ich kann es nur nochmal sagen, es war nicht unsere Entscheidung, wir haben es uns nicht ausgesucht und wir hätten es gerne anders gemacht, aber mei, so ist es halt. Und umso schöner, wenn es jetzt hoffentlich wieder besser ist. Und wie gesagt, wir versuchen immer, glaube ich, unser Bestes zu geben und die Serie optimal umzusetzen. Und ich hoffe, dass es uns auch weiterhin bestmöglich gelingt. Wir hoffen, dass es weiterhin weitergeht auf Deutsch. Ja, das natürlich auch. Das vor allem. Das ist ja so eine Sache, die noch nicht so richtig feststeht. Richtig. Das ist leider auch so ein Punkt. Das war damals so, dass, also das war bei dem letzten Block, den ihr gesprochen hattet, Ja. war das so, dass ProSiebenMax das in Auftrag gegeben Mhm, hat genau. und mit Yep so eine Anime-Schiene starten wollte. Genau. Das Ding war aber, dass sie damit Kinder anvisiert haben als Zielgruppe Ah. und jetzt damit eben, One Piece wurde geguckt, das hatte super Quoten. Das Problem war, die falsche Altersgruppe hat das geguckt und somit, ja, war die Werbung natürlich uninteressant. Ach so, na klar, Und macht Sinn. jetzt ist es aber so, dass ProSiebenMax die Zielgruppe so ein bisschen umgestellt hat und den Anime-Block, ja, weiterlaufen lässt, dennoch. Also vielleicht ist ja sogar noch eine Chance da, dass eben weitere Folgen kommen. Ich hoffe es. Also bis es sah zwischenzeitlich auch mal gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, so viel darf man sagen. Ist immer auch so ein bisschen die Frage der Geheimhaltung und sowas. Insofern kann ich mich jetzt da nicht ganz so krass dazu äußern. Aber wie gesagt, zwischenzeitlich hatten wir mal den Eindruck, dass es ganz gut aussieht. Jetzt aktueller Stand weiß ich jetzt momentan auch nicht unbedingt was. Aber wir sind zumindest insoweit guter Hoffnung, dass vielleicht tatsächlich noch mal was kommt und könnte, glaube ich, passieren. Aber warten wir ab. Wie gesagt, wissen tun wir es alle nicht. Muss man leider schauen. Es geht ja viel um Kämpfen bei One Piece. Gab es denn einen Gegner, wo der Kampf am intensivsten, am aufwendigsten oder am schwierigsten war? Oder hast du vielleicht sogar einen Lieblingskampf? Oh je, ist das ein Lieblingskampf. Jetzt mal kurz überlegen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Kampf, der brutal anstrengend war. Das war der Kampf gegen den Luki, glaube ich, hieß er. Ja. Ist das richtig, der Name? Entschuldigung, Gegen wen ist meinst du das denn? Rob Luki oder sowas, dieser Gepardenmann. Ich weiß auch leider die Insel nicht mehr, wie gesagt, das ist schon länger her und ziemlich viel passiert. Das war dieses Team aus Leuten, die diese Schiffsbauermannschaft, wo auch Franky dann dazu kam in der Ah, Sequenz. ja, alles klar. Der war auch, glaube ich, ja bei den Leuten dabei und also auf jeden Fall war das ein gegen diesen Luki, glaube ich, hieß er, war ein brutaler Kampf über mehrere Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, aber ich kam immer ins Studio und hab mein Buch angeschaut und die Dispo-Liste für den jeweiligen Tag und habe nur gesehen, okay, es ist wieder die Folge, es geht wieder weiter, nächste Folge, es geht wieder weiter, habe das durchgelesen. Es waren folgenweise, es ging eigentlich nur um Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen die ganze Zeit. Und wie gesagt, es ist schon spaßig und lustig, da auch mal Energie reinzuhauen und sowas. Aber klar, wenn man natürlich dann, wenn dann wieder nur Sequenz, Kampf, dann kommen irgendwelche Blenden auf andere Leute, Sequenz zurück, Kampf. Und ich war wirklich todesfertig am Schluss. Also das war richtig brutal. Und was auch richtig krass war, war, und jetzt weiß ich auch wieder den Namen nicht, jetzt, ich glaube im vorletzten Block, also praktisch im letzten jetzt, bevor wir den jetzigen gerade gesprochen haben, da hat Ruffy sich, ach, dieser Oz, Oz hieß er, glaube ich, als er sich in dieses riesige Monster-Ding verwandelt hat, so ein gigantisch großes Teil, zig Meter hohes Ding, und dann ist er irgendwie über die Insel gelaufen und hat da irgendwie alles kurz und klein geschlagen. Ja. Und den musste man ja wahnsinnig tief, also zumindest, also mit Ruffys Stimme, aber sehr tief sprechen, weil der ja auch so massiv und groß war. Und der hat ja dann wiederum auch gekämpft und hat irgendwas kaputtgeschlagen und alles. Und da ist mir, also da auch am Ende fast wirklich die Luft ausgegangen, weil ich echt, also das war schon brutal anstrengend. Das war auch das, was ich vorhin meinte, wo ich keuchend vorm Mikro stand, also diese Verwandlung hatte und diese Kämpfe waren, das war schon krass, muss ich sagen. Also, ja. Aber du schaffst es immer wieder. Ja, man muss ja da durch, und man fühlt sich ja auch der Figur irgendwo verpflichtet, da eben alles zu geben. Und ja, zur Not muss man es halt nochmal sprechen. Also ich meine, das kommt sowieso das vor, dass wir die Takes natürlich wiederholen müssen, auch mehrfach teilweise, gerade bei solchen Sequenzen. Und ja, da muss man sich halt durchschlagen. Ich meine, das ist unser Job und das ist halt auch nicht immer nur einfach, sondern man ist halt auch mal ab und zu anstrengend, aber das ist ja auch gut so, weil irgendwo dann hat man auch das Gefühl, danach auch was geleistet zu haben. Also insofern hat auch seinen Vorteil. Gibt es denn in all den Jahren One Piece eine Szene oder irgendetwas, was bei dir wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat? Vielleicht auch die Arbeiten? Einen bleibenden Eindruck. Es sind immer so offene Fragen, sehr offene Fragen. Ja, nee, ich kann schon nachvollziehen, dass man das gerne wissen möchte. Es ist halt immer nur so, wenn man natürlich irgendwo sich zurückerinnert an die Anfänge bis jetzt. Es waren natürlich so viele, wir waren ja auch in verschiedenen Studios, hatten verschiedene Regisseure hinten sitzen, es ist halt einfach so viel passiert. Und da könnte man natürlich jetzt ziemlich viel rausziehen und sagen, das war interessant, das war spannend, das war toll. Bleibenden Eindruck. Oder hat vielleicht die Serie an sich einfach einen bleibenden Eindruck in deiner Synchronkarriere hinterlassen? Das definitiv, also das ist ein, oder wenn nicht sogar das, naja, eigentlich schon, also eigentlich auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Highlight meiner Synchronkarriere, und eben gerade auch aufgrund der Dauer und der immer wiederkehrenden Folgenpakete, die kamen, und eben dieser Story, die dahinter ist, dass es immer weitergeht, dass es nicht irgendwie jeweils abgeschlossene Sequenzen oder Episoden sind, wie bei anderen Serien, sondern dass es wirklich kontinuierlich vom ersten bis zum letzten Tag weitergeht, und dass halt einfach, wie ich am Anfang schon gesagt habe, diese immense Kreativität in dieser Serie steckt und diese Ideen. Und also ich persönlich würde zum Beispiel wirklich, glaube ich, echt gerne mal die Leute kennenlernen persönlich, die diese Serien, diese Story sich ausdenken, die Folgen zeichnen und sich dahinter klemmen und da in kürzesten Abständen neue Folgen produzieren. Also ich finde es faszinierend. Ich weiß gar nicht, ich denke mir immer, bei mir, da wäre, glaube ich, dann wirklich nach einem halben Jahr wäre wahrscheinlich dann irgendwann mal Schluss. Ich mir denke, jetzt habe ich eigentlich alles verbraten, was mir so im Kopf rumhängt. Weil das müssen Leute sein. Ich weiß auch nicht, wie groß das Team ist. Vielleicht sind es auch viele, aber es ist auf jeden Fall Ja Wahnsinn. gut, Und der insofern, Kopf dahinter ist ja Eiichiro Oda, also der ja, Zeichner. also insofern eigentlich doch nur, oder doch ein ganz großer. Und Erstaunlich, ne? es ist Wahnsinn. Also das ist wirklich, da habe ich echt riesen Respekt davor, weil das ist einfach, wie schon gesagt, das ist einfach eine Kreativität, die da in dem Kopf herrscht. Das ist schon sensationell. Und insofern, die Serie ist mir echt ans Herz gewachsen, und eigentlich würde ich jetzt sagen, auch wenn es, wie gesagt, viele kleine Sachen gab, die immer wieder lustig und cool waren, und sei es jetzt, dass wir mal früher zu mehreren im Studio waren und da unseren riesen Spaß hatten, oder sei es irgendwie ganz eindrucksvolle Kämpfe oder eben irgendwelche tragischen Momente, da als Ruffy und Lusop sich so verkracht haben, wo ich auch dachte, oh Gott, jetzt haut Lusop vielleicht endgültig ab. Und dann ist der Dirk weg. Und dann ist der Dirk weg, genau. Das wäre wirklich schade gewesen. Also Dirk ist Ja. auch super im Studio. Und ja, einfach solche wirklich auch so einschneidende emotionale Momente, das sind schon Sachen, die natürlich dann auch irgendwo sich so festhaken im Kopf und die natürlich der Serie noch mehr irgendwie Individualität und halt historischen Wert für einen persönlich vermitteln und geben. Und aber alles in allem, ich würde es in einen Topf zusammenschmeißen und sagen, die Serie ist an sich wirklich einfach für mich auch wirklich wichtig und ein ganz großer Teil meines Synchronlebens. Jetzt kommt mal auch eine Fanfrage nochmal. Und Ja? zwar, würdest du dich im echten Leben an den Genuss einer Teufelsfrucht wagen? Und welche Fähigkeit sollte sie dir geben? Ah, im echten Leben an den Genuss einer Teufelsfrucht. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, ob man vorher weiß, was die Frucht einem vermittelt. Wenn man das wüsste, dann hätte man natürlich die Wahl und könnte sich überlegen, ob man das jetzt braucht und ob es praktisch ist. Und wenn es praktisch wäre, dann würde ich es auf jeden Fall machen, weil dann würde ich auch gerne Bedenke, auf, du ja, kannst nicht mehr schwimmen. schwimmen. Also darauf würde ich dann im Zweifel gerne verzichten, wenn ich gewisse Fähigkeiten hätte. Das wäre natürlich super. Ansonsten, ja, was müsste die mir vermitteln? Oh Gott. Also am praktischsten wäre es natürlich, wenn man bezogen auf meinen zweiten Teil des Lebens, die Juristerei, wenn man vielleicht so eine Anwaltsfrucht hätte, die einen irgendwie jeden Prozess und alles, was man mit Jura zu tun hat, einfach gewinnen und lösen lässt. Das ist auch nicht leicht und immer so praktisch und immer so offensichtlich. Und wenn man sowas essen würde und hätte eigentlich immer den richtigen Weg und Plan, wie es denn so am besten geht und wie man zum Ziel kommt, zu dem, was man will, dann würde ich die, glaube ich, sofort essen. Da wäre ich absolut dabei. Also vielleicht kann jemand sowas mal irgendwie finden oder entdecken und mir schicken. Das wäre ganz praktisch. Genau. Ja. Was glaubst du, ist eigentlich das One Piece? Das habe ich mir auch schon oft gefragt. Am Anfang dachte ich wirklich, es wäre irgendein Gegenstand. One Piece, irgendwas weiß ich, irgendein ganz tolles Teil, was auch immer. Ich hatte keine konkrete Vorstellung, aber ich dachte immer, es wäre ein Gegenstand. Zwischenzeitlich habe ich mir jetzt überlegt, ob das nicht irgendwie wirklich so eine Art, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie eine Art endgültige Insel ist, auf der man dann irgendwie praktisch angelangt, wenn man alles durchlaufen hat, alle Prüfungen sozusagen bestanden hat, alle Kämpfe gekämpft, alle Feinde besiegt. Und dann zurückblicken kann und sagen, man ist jetzt endgültig praktisch am Ziel der Reise angekommen. Also jetzt nicht irgendwas, was man direkt so anfassen kann, sondern vielleicht eher was Imaginäres. Widerspricht sich natürlich ein bisschen mit der Tatsache, dass es immer heißt, der größte Schatz der Piraten und alles, das passt jetzt eigentlich nicht zu einer Insel. Also insofern, es bleibt natürlich offen. Die Frage ist jetzt natürlich nicht so leicht zu klären. Und auf der einen Seite würde ich mir wünschen, das zu wissen. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass wir es nicht so bald erfahren, weil dann wäre die Serie aus. Und das ist auch nicht schön. Unter all den verschiedenen Attacken und Angriffen hast du eine Lieblingsattacke. Ja, ich habe eine Hassliebe zur Gum Gum Kalaschnikow, weil die Gum Gum Kalaschnikow auf der einen Seite eine sehr coole Attacke ist, wie ich finde, und sehr ja, energievoll und mit viel Power und also es ist einfach irgendwie cool anzuschauen, finde ich, und wirkt auch sehr effektiv. Das ist der Liebesteil, der Hassteil kommt daher, weil sie brutal zu sprechen ist, weil ich mir irgendwann mal eingebildet habe, als sie zum ersten Mal kam, dass ich irgendwie Gum Gum Kalaschnikow und danach immer so. Und das Problem ist, dass die Zeichner natürlich das nicht wissen können oder wussten und sich die Gum Gum Kalaschnikow-Szenen teilweise stark unterscheiden. Mal hat man halt ein Bild, das irgendwie, sag ich mal, 4 Sekunden offen ist und die Attacke zeigt und wenn man Pech hat, hat man halt mal so 15 Sekunden. Und wenn man 15 Sekunden vom Mikro steht und nur noch macht in einer Lautstärke, dann hat man am Schluss auch wirklich, fängt man an zu hyperventilieren und klappt fast vom Mikro zusammen, weil man irgendwie keine Luft mehr hat und nichts mehr im Hirn ankommt. Also insofern, das ist dann auch schon immer, da habe ich auch schon geflucht, wenn das eine ganz lange Kalaschnikow-Szene war, weil es, wie gesagt, sehr, sehr anstrengend war. Aber trotz allem, ich mag es einfach, ich finde es immer wieder witzig, wenn sie kommt und ich spreche sie auch echt gern. Zwischenzeitlich war ja auch Pause bei One Piece, also dass keine neuen Folgen mehr kamen. Ja. Dann kamen aber in zeitlichen Abständen immer die Filme. Ja, stimmt, die Filme. Die Kinofilme, also die in Japan liefen sie im Kino. Verdammt, warum Ja. nicht in Deutschland? Tja. Aber wie fandst du die denn so? Jetzt rückblickend. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich. Gibt's vielleicht sogar einen Film, wo du sagst, ja, der hat mir am besten gefallen, von denen, die ich synchronisiert habe jetzt, von den 11? Muss jetzt zu meiner Unehre gestehen, dass ich mit den die Filme nicht mehr wirklich so ganz im Kopf habe. Also die Serie aufgrund dieser Tatsache, dass sie immer durchläuft und dass man auch dann an einer gewissen Stelle abbricht und dann geht es wieder los, dann schaut man sich vorher nochmal, was weiß ich, bei YouTube oder sonst wo irgendwie Teile an, damit man weiß, wie es war. Da bleibt man irgendwie so ein bisschen drin hängen und hat die irgendwie dauerhaft vom Kopf. Die Filme waren halt eben abgeschlossene Stücke und die haben wir natürlich auch, war schön, die zu sprechen und haben wir auch gesprochen und alles, aber das war halt ein Werk, sag ich mal, das hat man an einem Tag gesprochen und dann war es vorbei und sowas klammert sich natürlich nicht so fest jetzt, wie jetzt so eine durchlaufende Serie mit einer Storyline, die über 400 Folgen geht. Also momentan über 400 Folgen. Und insofern muss ich sagen, habe ich an die Filme jetzt, ich könnte jetzt im Detail nicht mehr konkret sagen, was da los war. Ich glaube, es waren ja teilweise auch Zusammenschnitte von ganzen Ja, richtig, Folgen. richtig, richtig. Es wurde, der Chopper-Arc wurde zusammengeschnitten. Stimmt, genau, mit dem Genau. Kirschblütenbaum, glaube ich, noch, genau. Und der Alabaster-Arc, Mr. Crocodile. Richtig, stimmt, genau. Ja, ich erinnere mich vage an ein paar Szenen und dass wir damals auch halt dann festgestellt haben, dass das teilweise zusammengeschnittene Sachen sind. Aber wurde komplett alles neu synchronisiert? Wurde alles neu synchronisiert. Wir haben da nichts übernommen. Also ich will jetzt, um Gottes Willen, also ich will jetzt nicht lügen, nicht, dass da im Zweifel doch irgendwie im Hintergrund, als ich nicht da war, irgendwelche Hintergrundcharaktere oder was weiß ich übernommen wurden. Ja. Aber von den Hauptcharakteren und von dem, was ich weiß, wurde komplett und auch bei meiner Figur alles neu gemacht. Wir haben da nichts übernommen. Wir haben maximal mal nachgeschaut, ob man halt in der Serie damals gewisse Sätze so gesagt hat, ob manche Sachen so richtig übersetzt sind oder sowas. Aber wir haben da auf jeden Fall alles neu gesprochen. Verfolgst du eigentlich die One Piece-Fortsetzung aus dem Japanischen? Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich muss einfach sagen, ich schaue allgemein wirklich relativ wenig fern, also so gut wie gar nicht. Hängt auch einfach damit zu tun, dass ich wirklich jetzt einfach nicht genau weiß, wann ich es auch wirklich machen soll. Also ich bin jetzt entweder mit Jura oder mit dem Synchron irgendwie beschäftigt und habe da eigentlich genug zu tun. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, dann ja, ist auch kommt natürlich die Freundin auch aus der Arbeit und dann will man auch noch mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen, Abendessen kochen, sich unterhalten, was hat der Tag so gegeben, was hat der Tag so gebracht. Und um ehrlich zu sein, ich wüsste eigentlich gar nicht, wo ich jetzt bei mir groß irgendwie Fernsehen unterbringen soll. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, da liegen die Prinzipien oder die Interessen dann doch irgendwo anders, dass ich sage irgendwie, ja, mir sind dann einfach am Abend zum Beispiel andere Dinge wichtiger, wie gesagt, dass man sich mal austauscht und dass man mal drüber redet, was so gelaufen ist und dass man mal irgendwie, keine Ahnung, einfach mal ein bisschen Zeit verbringt und irgendwas kochen oder dergleichen und alles. Und das ist irgendwie, ist dann immer ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie sich dann noch groß irgendwie für andere Dinge wie Fernsehen oder sowas Zeit zu nehmen. Bei mir zumindest. Also andere Leute können sich, ich weiß, gibt auch viele Freunde, die wahnsinnig viele Serien immer schauen und mir dann immer erzählen, wie toll das alles ist. Und ich frage mich dann auch immer, wann die das alles machen, aber irgendwie klappt es. Also die haben wohl die Zeit, ich weiß es nicht, irgendwie bei mir klappt es nicht so gut. Und ja, ist vielleicht auch wirklich dann eine Interessenssache, muss ich sagen. Ich Genau. freue mich immer, wenn ich ins Studio komme und wenn ich dann die Folgen sehe. Und zugegeben, da schaue ich mir auch vorher tatsächlich mal, wie gesagt, bei YouTube oder sowas ein bisschen was an, dass man schon mal so einen Vorgeschmack hat, was jetzt so passiert. Aber so im alltäglichen Leben eher nicht. Okay, Daniel, das war jetzt sehr, sehr viel One Piece. Ja. Kein Problem, jederzeit. Über eine halbe Stunde vollgepackt mit One Piece. Ich glaube, die Community dürfte zufrieden sein. Ja, wenn es wichtige Fragen gibt, dann her damit. Ich kann auch gern noch was erzählen, so ist nicht. Erinnerst du dich denn noch an deine Rolle als Ryoga in Ranma ½? Hast du ja schon angesprochen anfangs. Ja, erinnere ich mich noch. War auch witzig. War sogar, glaube ich, einer deiner ersten Anime-Rollen, oder? Ich glaube sogar die erste, also es kann sein, dass ich früher mal in irgendeiner Seitenrolle irgendwo mitgespielt habe und das gar nicht so richtig realisiert habe. Ich meine, war damals, ja, wie gesagt, 95 dann auch noch deutlich jünger und ja, auch die nächsten Jahre natürlich jetzt noch im Jugendalter hatte auch ein bisschen andere Sachen teilweise im Kopf und sowas. Also insofern weiß ich, ob mir damals dann, wenn dann schon die Brisanz bekannt war, aber Ranma war mir schon, ist mir damals schon, war schon irgendwie auch ein großer Schnitt und war auch schon irgendwie eine relativ bewegende Sache, weil ich weiß gar nicht warum. Ich habe damals, es waren ein paar Monate, wo nicht viel zu tun war synchron und dann habe ich einen Anruf eben bekommen, dass ob ich Lust hätte, bei einer Anime-Serie mitzusprechen und ein Casting und bin dann hingegangen und es hat eben auch funktioniert mit dem Casting. Und irgendwie war das für mich auch nochmal so ein kleiner Neustart, weil eben da eine gewisse Zeit eben so ein bisschen weniger war und mit Ranma ging es dann wieder volle Kanne los und das hat mir dann auch wieder echt total Spaß gemacht, mich da einfach reinzuhängen und wieder oft ins Studio zu gehen und eben so eine neue Dauerrolle zu haben, die immer wieder kommt und er ist ja auch einfach, war ja auch super, also einfach dieses Impulsive und dieses Ausrasten und sowas, es war schon stark und dann halt diese Schweinverwandlung in das Pichan, das war ja auch immer der Running Gag bei uns im Studio, weil wir ähnlich wie bei Ruffy erstmal schauen mussten, wie legt man jetzt dieses Schwein an, Ja. stimmlich. Und dann kamen wir eben irgendwann zu diesem Quieken, Grunzen, Oinken. Und immer wenn dann Pichan wieder kam, war wieder große Stimmung im Studio, weil es recht witzig war, das so zu sprechen. Kann ich mir vorstellen. Ja, das war schon sehr cool. Erinnerst du dich noch an deine Rolle in Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Ja, das haben wir in Berlin gemacht. Deswegen erinnere ich mich da ganz gut dran. Da bin ich nämlich nach Berlin gefahren, weil das, also ich weiß, glaube, jetzt habe ich gesagt, ich erinnere mich da gut dran und das wurde in Berlin gemacht. Also wenn ich jetzt so, wie ich sage, habe ich jetzt natürlich wieder etwas Sorge, dass ich mich irre, aber ich bin mir sehr, sehr sicher eigentlich, dass das in Berlin gemacht wurde. Weil ich nämlich danach nachgeschaut habe, das war nämlich, glaube ich, damals der japanische Titel als Arbeitstitel und dann habe ich nämlich nachgeschaut, wie das auf Deutsch hieß und dann hieß es nämlich Das Mädchen, das durch die Zeit sprang und das war, glaube ich, nämlich dann unmittelbar, nachdem ich da oben war. Also insofern, ich sage ich mal, zu 99% wurde es in Berlin gemacht und deswegen erinnere ich mich da schon noch ein bisschen dran. Kannst jetzt wahrscheinlich aber auch nicht mehr sagen, was der große, also nach dem Motto, wie es dir gefallen hat und so, Ja, wahrscheinlich tut mir eher. leid. Ich weiß, das ist für viele Leute, glaube ich, immer, ja, das ist, glaube ich, für viele Leute immer so ein bisschen nicht so ganz nachzuvollziehen, wenn Nee, man so ein Quatsch, riesen Fan überhaupt ist und nicht. sowas. Überhaupt Aber nicht. es ist halt irgendwie, nein, es ist halt, wenn man halt das als Job auch irgendwo macht und das ist es halt letzten Endes doch und nebenbei noch andere Sachen macht, man kann sich einfach nicht an alle Rollen erinnern. Ich habe jetzt die Das letzten, war ja mit Sicherheit auch an einem Tag das war an abgedreht. einem Tag abgedreht, das auf jeden Fall und es sind halt auch, man macht wirklich viel Zeug, teilweise auch Sachen, wo man später erst erkennt, boah krass, das ist jetzt der und der Film gewesen oder plötzlich sieht man irgendwo eine Kino-Werbung dafür und dachte eigentlich, das wäre irgend so ein Underground, sonst was Ding, was irgendwann vielleicht auf DVD rauskommt und auf einmal sieht man, das war ein Kinofilm. Also das sind auch so Sachen, dass man teilweise im Studio, wenn man die Arbeitstitel sieht und überhaupt nicht weiß, jetzt worum es da groß geht und alles, dass man dann eigentlich vielleicht auch gar nicht so die Brisanz der Sache teilweise mitkriegt. Und bei dem Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, das war Anime, das war mir damals eben aufgrund von One Piece und Ranma und dergleichen und Inuyasha und sowas ja schon irgendwo bekanntes Genre. Aber ich muss gestehen, ich kannte den Film jetzt nicht irgendwie vom japanischen Original her oder irgendwas, so dass ich jetzt gesagt hätte, ja klar, das ist der und dass sich das da jetzt tierisch einbrennt, was jetzt da alles passiert und alles. Also das leider nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon ziemlich lange begleitest du Zac Efron als Feststimme. Wie sind deine Erfahrungen mit seinen Rollen, seinem Image? Und gibt es vielleicht irgendwas, das du mit ihm verbindest? Ja, Image. Image ist ein bisschen schwierig, weil er nach wie vor und wahrscheinlich auch nicht ganz unverständlicherweise immer noch sehr stark assoziiert wird mit den High School Musical Filmen. Da habe ich ihn ja zum ersten Mal gesprochen, in High School Musical 1. Wiederum unwissentlich, dass daraus irgendwie mal eine Feststimme oder halt letzten Endes ja, in seinen Augen zumindest Karriere entstehen würde. Und das war damals eigentlich mehr Zufall. Ich habe den angeboten bekommen und habe den dann eben gesprochen. Und dann kam ein Jahr später High School Musical 2. Da ahnte man dann schon aufgrund der amerikanischen Erfahrungen, dass es jetzt was Größeres werden könnte. Dann ist es auch wieder so eingeschlagen und dann kam eben High School Musical 3 als Kinofilm und dann war klar, das ist halt ein Riesending. Aber wie gesagt, es hängt ihm, wie man auch oft nachlesen kann, noch sehr nach. Hat, glaube ich, durchaus vor allen Dingen jüngere weibliche Fans und auch etliche männliche, mittelalte bis etwas ältere, jugendliche Menschen, die ihn nicht unbedingt mögen. Ja, das ist halt einfach ein bisschen schwierig bei ihm. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich, finde ich persönlich, muss ich sagen, trotz allem, dass er echt zunehmend vor allen Dingen auch echt gut schauspielert. Also wie ich sagen, ich finde, er hat echt was drauf. Die Qualität der Filme kann man jetzt tatsächlich ein bisschen drüber streiten. Ich würde mir auch mal wünschen, dass er irgendwie jetzt mal einen richtig hochwertigen, vielleicht ein bisschen tiefgründigen, seriösen Erwachsenenfilm macht und wegkommt von diesen Nicholas Sparks-Verfilmungen und von diesen ja, Highschool und für immer Single, irgendwie drei Jungs wollen für immer Single bleiben und verzichten auf Mädels und was weiß ich alles. Ich meine, das ist immer ganz nett und das ist witzig und alles, aber ich würde mir wünschen eigentlich, dass es wirklich mal zu einem Umbruch dahingehend kommt, dass er mal irgendwie ein bisschen jetzt wirklich einen ordentlich gescheiten, erwachsenen Film macht. Aber mei, habe ich natürlich keinen Einfluss drauf und ja, zusammengefasst, ich mag es, ihn zu sprechen, ich finde es cool, ich finde es trotz allem abwechslungsreich und es ist auch erstaunlich zu sehen, wie er sich verändert hat. Das ist auch so ein bisschen das Problem, weil er mir in gewissem Maße davongelaufen ist. Er ist natürlich jetzt er ist ziemlich schnell in meinen Augen auch älter geworden und gerade aufgrund der Filme, die er gemacht hat, diese Wie hieß der? The Lucky One. Für immer deine. Für immer der Deine, genau, zum Beispiel, wo er diesen GI spielt. Ich meine, der hat sich aufgepumpt. Ich habe den zuerst gesehen, habe ich mir gedacht, um Himmels Willen, wie sieht der denn jetzt aus? Und jetzt Bad Neighbors war ja auch wieder hardcore durchtrainiert und alles. Ich meine, das ist natürlich, und gerade in Kombination mit dem Älterwerden, es ist schon auch immer ein bisschen eine Herausforderung zu sprechen, weil man ihn schon, ich versuche ihn halt möglichst tief anzulegen, aber es ist schon immer auch ein bisschen anstrengend. Und ja, das gehört auch dazu. Und trotz allem, wie gesagt, ich mag ihn und ich mag es gern, ihn zu sprechen, und macht auf jeden Fall auch Spaß. Ich fand's in Bad Neighbors ziemlich cool, dass er sich selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Ja, also Der Film ist insgesamt natürlich jetzt nicht der Kracher, Comedy-Kracher oder so, richtig, ja. aber der hat schon lustige Sachen. Also, da sind ein paar lustige Ja, Szenen dabei. absolut. Also, wie gesagt, das macht Spaß und das sind schon immer ganz witzige Sequenzen dabei und alles. Ja, einfach auch, ja, auch die Art und Weise, wie er teilweise eben spielt. Wenn man direkt hintereinander zum Beispiel Filme macht, also da war jetzt eben Bad Neighbors oder davor war dieses At Any Price, da um jeden Preis, dieser Rennfilm da, ich Ja. glaube Südstaaten-Ding oder sowas. Und dann eben für immer Single und sowas. Ich finde, er ist schon recht, er kann schon gut variieren und das finde ich schon echt ganz cool an ihm. Aber genau wie du gesagt hast, ich meine, auch Bad Neighbors, ja, ist ein netter Film, ist ganz witzig, aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, das ist jetzt, keine Ahnung, ein Herr der Ringe-Teil, frag mich nicht, irgendwie sowas, also Ja, welten davon klar. entfernt. Deswegen, insofern wäre es schön, wenn denn doch mal sowas käme, aber ich habe da noch ganz gute Hoffnung, dass er das irgendwie hinkriegt und jetzt kommt demnächst auch ein neuer, da hatte ich jetzt gerade auch einen Trailer für, ich weiß jetzt wie gesagt nicht genau, wie weit man da mit den Informationen rausrücken darf, deswegen verkneife ich mir jetzt mal lieber irgendwas zu sagen, aber Fakt ist, es kommt jetzt dann wieder einer und mal schauen, wie der so wird. Ja. Wie ist das denn, du hast gerade den Trailer angesprochen. Ja. Wie ist das denn, wenn man so einen Trailer spricht? Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, gerade weil das so aus der Situation raus ist. Ja, also das ist, was heißt schwierig? Das ist natürlich richtig, es ist aus der Situation rausgerissen. Man muss halt, man hat mal eine Szene, was weiß ich, da schreit er total rum. In der nächsten Szene ist er total ruhig, dann ist er irgendwie angespannt oder irgendwas, weil natürlich viel zusammengeschnitten wird. Wichtig ist immer, dass einem vorher natürlich irgendjemand, und das macht dann halt meistens der Regisseur, sagt, worum es jetzt eigentlich in dem Film geht, weil der halt einfach natürlich schon mehr Wissen drüber hat. Und dann man halt aufgrund dieser Aussagen und Erfahrungswerte dann eben schon ungefähr weiß, okay, was weiß ich, gescheiterte Existenz, kommt irgendwie da und dorthin, will sich was aufbauen, verliebt sich, Freundin verlässt ihn. Wenn man das als Kurzabriss hat, dann hat man irgendwie schon so eine Story im Kopf und weiß vielleicht, wenn er noch kommt, ja, eigentlich ein cooler Typ, aber ein bisschen unsicher und so, dann hat man schon so das Gefühl, wie man den ungefähr anlegen könnte. Nichtsdestotrotz ist es dann später im richtigen Film eine ganz andere Sache nochmal, wenn man natürlich den Film, den man sich bei den großen Kinoproduktionen meistens vorher mal im Original anschaut, dann vor Ort und dann einfach einen Eindruck kriegt, wie der ganze Film in Gesamtheit aussieht, dann kann sich durchaus auch die Einstellung zum Charakter oder einfach die Art und Weise, wie man die Figur sieht, deutlich nochmal ändern. Deswegen sind halt oftmals die Trailer auch vielleicht nicht so gut gesprochen oder nicht wirklich richtig oder es unterscheiden sich auch oft die Sätze im Trailer und im Hauptfilm, weil man noch gar nicht weiß, wie der Hauptfilm überhaupt ist. Es ist ja auch viel umgeschnitten. Teilweise hat man im Trailer Sequenzen, die zwar im Hauptfilm so auftauchen, aber die viel kürzer geschnitten sind, wo ein Teil fehlt, dann kann man den Satz nicht mehr so drauflegen, wie er dann im Hauptfilm sein wird, weil einfach der Platz nicht ausreicht, um das zu sprechen. Deswegen unterscheidet sich das eben oftmals auch. Und es gibt tatsächlich auch eben Situationen, wo im Trailer die Figur von einem anderen gesprochen wird. Also ich hatte zum Beispiel auch bei dem Für immer der Deine, da wurde Zac Efron im Trailer von jemand anderem gesprochen. Und das kann eben auch sein. Also gibt es verschiedene Gründe, dass man gerade nicht verfügbar ist oder dass irgendwie das übersehen wurde oder dass es tatsächlich wirklich halt einfach gewollt war. Unterschiedlichste Sachen. Aber deswegen, der Trailer ist schon definitiv ein anderes Stück als der Hauptfilm. Was fällt dir denn eigentlich bei deinem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Ja, was fällt mir leicht, was fällt mir nicht leicht. Beim Synchronsprechen, was mir auf jeden Fall, glaube ich, relativ leicht fällt, ist komische, quietschige und abgedrehte Stimmen und Laute zu machen. Das ist auch für Ruffy nicht unbedingt verkehrt. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen über den so gelernt, sage ich mal. Also das ist eigentlich immer, das macht mir auch echt Spaß. Also wenn man dann irgendwie so durchgeknallte Comic-Charaktere mal hat in irgendwelchen anderen Produktionen oder sowas, wo man die Stimme verstellen muss, wo man irgendwie komisch quietschig reden muss oder irgendwas, das ganz hoch oder ganz verzogen oder irgendwie chargiert. Also das finde ich super, das macht mir total Spaß und ich glaube, dass mir das auch irgendwo liegt. Was ich schwer finde, ist so tief wie möglich zu sprechen, habe ich, glaube ich, vorhin ja schon erwähnt. Das ist, ist schon eine sehr anstrengende Sache, weil man, desto tiefer man spricht, desto weniger ist man in der Lage, eben, sage ich mal, jetzt halt, zum Beispiel groß zu schreien oder sowas. Beim Schreien wird die Stimme automatisch höher und wenn es halt dann laut zur Sache geht, und irgendwie, ja, weiß ich nicht, sich zwei prügeln oder anschreien oder es irgendwie einen Streit gibt, dann ist das mit tief, sehr tief gesprochener Stimme, für mich persönlich zumindest, ziemlich schwierig. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall schwierig ist, und wo man immer ein bisschen auch aufpassen muss, aber es ist durchaus auch machbar. Ja, das ist im Synchronbereich in der Juristerei. Ach Gott, da gibt es viele Dinge, die schwierig sind. Du kannst ja auch mal erzählen, Juristerei, Ja. das ist ja ein ganz schöner Kontrast zum Synchron. Ja, es ist auf jeden Fall ein Kontrast. Hat zwar auch gewisse, sage ich mal, Parallelen. Also auch in der Juristerei ist wie im Synchron die Sprache sehr wichtig. Natürlich irgendwo ausdrucksweise die ja der Stimmausdruck, der Stimmklang natürlich, wie man sich ausdrückt, schnell sprechen, langsam sprechen, laut, leise. Das ist natürlich, hat ja alles auch eine gewisse Bedeutung, um irgendwo gewisse Eindrücke zu schaffen und gewisse Situationen darzustellen, um gewisse ja um sich zu präsentieren. Das ist auf jeden Fall irgendwo eine große Parallele. Aber ansonsten natürlich, wenn man es mal runterbricht auf das, was beides bedeutet, dann ist natürlich Synchron eine künstlerische Tätigkeit und dass die Rechtswissenschaft ist, was Geisteswissenschaftliches. Und da für das eine braucht man halt wirklich einfach extrem den Kopf und Wissen und Lernen. Und für das andere braucht man einfach irgendwo, sag ich mal, einfach, ja, einfach irgendwo Spaß an der Arbeit auf jeden Fall, aber natürlich auch, sag ich mal, einen gewissen Funken Talent, glaube ich, und einfach auch Übung und Erfahrungswerte und einfach auch ein gewisses künstlerisches Ausdrucksbewusstsein. Und da kollidieren die beiden natürlich total, was es aber auch für mich eigentlich schön macht, weil das halt immer auch eine gute Abwechslung bietet und man nicht irgendwie immer in demselben Bereich drin hockt, sondern einmal aus dem einen raus kann, in den anderen rein und wieder zurück. Und es ist echt auch mal ganz cool, wenn man irgendwie viel mit Jura im Kopf hatte und dann geht man ins Studio und spricht. Das ist teilweise auch echt, teilweise wie Joggen oder Sport treiben. Das ist, wenn man, gerade wenn es ein bisschen, wenn man ein bisschen mal so, ja, alles rauslassen kann da im Studio, das ist einfach, macht echt Spaß und ist echt mal teilweise auch echt befreiend. Also auch ein guter Kontrast. Wie siehst du denn dann die Entwicklung und den Stand der deutschen Synchronbranche? Sehr umfassende Frage, ich weiß. Sehr umfassend, ja. Tja, wie sehe ich die Entwicklung? Also, das ist schwierig. wie sehe ich das? Also, grundlegend gesagt, habe ich mir natürlich, es ist, oder anders angefangen, es ist ein bisschen schwierig, das jetzt zu sagen, was ich sage, weil das natürlich kontra gegen meinen eigenen Beruf geht, aber ich muss schon sagen, dass ich das zum Beispiel, wie es die skandinavischen Länder machen, dass die Filme im Original lassen, dass ich prinzipiell schon eigentlich gut finde und auch nicht schlecht. Ich glaube, dass das für das, für die Bildung der Menschen und der Bürger des Landes, gerade in Bezug auf zum Beispiel englische Sprache oder sowas, schon sehr förderlich ist, gerade wenn man dann einfach mal mit Leuten aus, also sich, Dänemark oder Schweden oder sowas zu tun hat und hört, wie die teilweise Englisch reden, das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, dass das einfach schon auch viel damit zu tun hat, dass die eben gerade diese Produktionen alle im Original sehen. Teilweise ist es auch so, dass durch Synchron auch durchaus viel kaputt gemacht werden kann, wenn es schlechte Produktionen sind, wenn keine, wenn da nicht wirklich irgendwie Begeisterung, Enthusiasmus oder auch wirklich Fleiß und Engagement reingelegt wird, dann kennt jeder, glaube ich, solche Produktionen, wo man sich umdreht und sich denkt, um Himmels Willen, wie hört sich das an? Gleichzeitig muss ich aber sagen, gibt es halt auch wirklich tolle Produktionen. Ich persönlich finde zum Beispiel Manfred Lehmann, die Bruce Willis-Stimme, muss ich sagen, finde ich deutlich besser als das Original. Also das Original ist für mich einfach nur eine tiefe, rauchige, langweilige Männerstimme und das Deutsche finde ich sensationell. Also gibt es auf jeden Fall auch, wie gesagt, das Umgedrehte. Daher, also finde ich, wie gesagt, Synchron ist halt so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Die Tendenz, wohin geht das Ganze? Ich hatte eine Zeit lang wirklich auch Sorge, dass das Ganze abgeschafft wird und dass man irgendwann in der Lage ist, irgendwie Stimmen wirklich irgendwie zu dubeln, zu klonen, künstlich zu erzeugen, Weiß man natürlich nicht, vielleicht wird das irgendwann gehen und die Synchronsprecher sind dann abgeschafft. Sieht aber momentan nicht danach aus, glaube ich auch eigentlich nicht wirklich. Und ansonsten haben wir natürlich auch in Deutschland irgendwo schon eine Konkurrenzsituation zwischen den großen Städten, Hamburg, Berlin vor allen Dingen und München, die beiden, also Berlin, München. Wahnsinnig viel wird in Berlin gemacht. Sehr viele Produktionen gehen nach Berlin. Man muss natürlich auch sehen, München ist keine günstige, keine billige Stadt und das wirkt sich natürlich in alle Bereiche aus, in alle Berufssparten, unter anderem eben auch im Synchronbereich. Und klar, es ist eine wirtschaftliche Angelegenheit letzten Endes auch. Es geht um Geld und wie überall auf der Welt, das bessere Angebot schlägt das schlechtere. Und wie gesagt, ich meine, München ist einfach nicht günstig und hat da mitunter schon ein bisschen Probleme, sich zu behaupten. Was jetzt nicht heißt, dass wir hier keine Arbeit hätten oder dass irgendwie Berlin nicht toll ist oder sowas, gar nicht. Also Berlin macht Riesenproduktion und macht das super. Aber es ist halt einfach irgendwo, und das war es aber schon immer, ein gewisser Konkurrenzkampf auch in Deutschland. Und wohin das Ganze führt, das weiß man nicht, muss man schauen. Das ist eine Sache, die sich entwickelt und ja, mal gleicht sich wieder ein bisschen aus, mal ist es ein bisschen verschärft und das wird sich einfach zeigen. Aber es ist sicherlich eine Sache, die man beobachten muss und die auch irgendwo im Raum hängt und die auch die Branche bewegt, die einen wie die anderen Sprecher, weil natürlich auch viele das hauptberuflich machen und angewiesen sind auf diesen Job und auf die Angebote, die da gestellt werden. Und wenn natürlich Firmen abwandern und die Branche auf der einen Seite kleiner wird, dann ist das natürlich für viele auch irgendwo problematisch. Und insofern ist das alles nicht unbedingt so easygoing zu sehen. Aber wie gesagt, es ist halt auch ein Prozess und ja, ein Wirtschaftszweig und wenn auch jetzt kein riesiger, aber immerhin. Und da geht es halt einfach auch um Angebot und Nachfrage. Diesen Konkurrenzkampf zwischen Berlin und München bekommen teilweise auch die Zuschauer mit. Also mir ist das zum Beispiel aufgefallen, dass wenn ein Film nach Berlin geht, dass dann nicht, beziehungsweise auch nach München, dass dann nicht unbedingt die Feststimme genommen wird. Dass dann gesagt wird, ja, dann nehmen wir auch einen Münchner Sprecher oder nee, dann nehmen wir einen Berliner Sprecher. Ja, also muss ich jetzt gestehen, kann ich jetzt konkret, also in der Tat, ich habe es auch gehört, ich könnte jetzt nur konkret nicht wirklich was dazu sagen, weil ich, und da muss ich wirklich die Fahne hochhalten, sowohl für Berlin als auch für München. In meinem Fall war es wirklich immer so, dass egal wo der Film hingeht, jetzt konkret mit Zac Efron, dass ich von der jeweiligen Produktionsfirma der jeweiligen Stadt einen Anruf bekommen habe und die gesagt haben, wir haben hier einen neuen Film mit Zac Efron und du sprichst den ja und wir haben das gesehen und gelesen im Internet, was weiß ich wo, und kommst du vorbei und wann hast du Zeit, wann machen wir das? Und also ich wurde da echt bis jetzt, was keine Garantie für die Zukunft ist, aber bis jetzt niemals übergangen und das muss ich sagen, ist find ich toll und rechne ich beiden hoch an. Und insofern habe ich das konkret am eigenen Leib jetzt noch nicht erfahren, aber es ist schon richtig, ich habe, oder was heißt richtig, ich habe es zumindest schon gehört, dass es zu solchen Situationen gekommen sein dürfte und wen es konkret betroffen hat, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Das ist jetzt auch nicht nur so dahingesagt, ich weiß es wirklich nicht. Aber klar, das kann natürlich irgendwo passieren. Es ist halt einfach auch so, es muss man aber auch der Ehrlichkeit halber dazu sagen, wir haben auch als Feststimmen keinen Allzeitanspruch auf den jeweiligen Charakter. Also Es das gibt keinen Vertrag oder nein, sowas. absolut nicht. Ich meine, das ist irgendwo ein Privileg, das man hat, das ist schön. Aber wenn irgendwann eines Tages jemand kommt und sagt, den wollen wir nicht mehr und dann schließen sich andere an, dann ist es halt vorbei. Und damit muss man dann auch leben. Das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach auch irgendwie, so läuft es in der Branche. Und wie gesagt, genießen, solange es so ist und das Beste geben und hoffen, dass es weiterläuft. Aber man kann auch jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt auf jeden Fall eine Lebensfigur bleiben wird. Bei manchen Leuten vielleicht schon nicht mehr, bei den ganz, ganz, ganz großen Stimmen. Ich glaube, wie gesagt, ein Bruce Willis, wenn der jetzt nicht gerade verhindert ist oder von sich aus nicht kann, dann würde den keiner wechseln. Aber natürlich, jetzt ein Zac Efron spielt er doch in einer anderen Liga. Und klar, dann, wie gesagt, muss man einfach schauen, wohin es geht. Gab es denn schon mal eine Rolle, in der du dich fehlbesetzt gefühlt hast? Ja, durchaus. Also ich habe als Jüngerer wurde ich mal von einem neuen Studio auf einen, also jünger heißt, ich war glaube ich 20, 19, 20 und wurde auf einen circa 35-jährigen schwarzen Footballspieler besetzt, wo man sich schon vorstellen kann, wie der aussah. Und dann stand ich im Studio und dann wurde mir das eingespielt und dann habe ich zur Regie geschaut und habe gesagt, ob die das jetzt ernst meinen, dass ich den sprechen soll. Und dann haben die mich angeschaut und gesagt, nee, das können sie sich eigentlich auch nicht vorstellen, was da denn passiert sei. Dann wurde angerufen in der Aufnahmeleitung und dann hat die gemeint, ja wieso, das passt doch. Dann haben wir es einmal versucht, dann haben wir uns halb totgelacht und haben es dann sein lassen, weil es schlichtweg nicht ging. Also ich habe ja eine sowieso relativ hohe Stimme, auch jetzt noch und damals war sie noch höher. Und wenn man dann natürlich so einen muskelbepackten, korpulenten Footballspieler sprechen soll, dann ist das halt einfach nur ein Witz und also, das ging gar nicht. Und das hat sich bei mir eingebrannt, weil ich da echt dachte, was, Leute, was habt ihr eigentlich für eine Vorstellung, wie ich mich sprechen soll? Aber das war damals und passiert halt mal. Und ansonsten, ja, sicherlich, es gab immer wieder mal so Figuren, das ist allgemein im Synchron, so dass man mal hingeht, auch bei kleineren Rollen. Und ab und zu hat man das Gefühl, das flutscht einfach, das ist super, das ist wirklich, man kann sich reinversetzen in die Rolle und hat das Gefühl, das ist, man steht da selber. Und ab und zu ist es eben so, dass man dasteht und einfach schon beim Sprechen merkt, irgendwie, das harmoniert nicht so ganz mit der Figur. Das ist dann einfach irgendwie ein bisschen unrund, das fühlt sich nicht gut an. Man macht es dann und es ist dann auch okay, aber das Schöne ist natürlich, wenn man eine Figur erwischt, wo man wirklich sagt, geil, da kann ich mich richtig reinfühlen, ich kann das richtig sehen, wie der da steht und wie der sich gerade fühlt und sowas. Und das ist halt wirklich toll, das macht auch echt Spaß. Gibt es Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Ja, also auf jeden Fall in meinen Augen, desto besser, desto früher, desto besser. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist einfach auch ein bisschen Kennenlernen der Branche, es ist ein bisschen Kontakte knüpfen und alles. Und desto früher man reingeht, desto besser auf jeden Fall. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man bereits Kontakte hat. Das ist aber wahrscheinlich in jedem Job so und bei uns erst recht, weil halt viel auch natürlich unter den Aufnahmeleitern und den Firmen natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Ansonsten, wenn man ja im Prinzip, was natürlich klar gut ist für diese Branche, ist, wenn man halt irgendwie in irgendeiner Form sprachliche Fähigkeiten hat, sei es jetzt, dass man irgendwelche Stimmtrainings gemacht hat, singt, schon irgendwie Gesangsunterricht nimmt oder irgendwelche Sprachkurse gemacht hat oder was auch immer, dass man irgendwie in der Lage ist, halt auch sich vor allen Dingen klar, deutlich und in einem ordentlichen Hochdeutsch auszudrücken. Es ist leider oftmals das Problem, dass man es das gar nicht merkt, wie viel regionalen Slang man in der Stimme hat. Also das ist auch hier in München natürlich so. Ich rede jetzt ja auch eigentlich mehr so ein bisschen vor mich hin, wie ich es halt immer tue, wobei ich jetzt nicht so das richtig Bayerische in der Stimme habe oder eigentlich noch nicht mal das richtig krasse Münchnerisch. Aber vom Mikrofon, wenn man dann die Texte sprechen muss, merkt man teilweise schon, dass man oftmals wirklich einfach einen regionalen Einschlag hat und das muss man sich dann schon auch zwingen, den rauszunehmen. Und wenn einer natürlich total krass Schwäbisch redet oder ja, oder Bayerisch oder Berlinerisch, dann ist das natürlich für manche Produktionen, klar wird sowas auch gebraucht, aber das ist natürlich ein verschwindend geringer Bruchteil. Das heißt, muss auf jeden Fall in der Lage sein, irgendwie klar und Hochdeutsch, also einfach wirklich sozusagen Schriftdeutsch zu sprechen. Und ansonsten, wenn man das Glück hat und zufällig auch gerade in den Städten wohnt, die halt eben Synchronstädte sind, also Berlin, München oder eben auch Hamburg zum Beispiel, dann klar, einfach im Zweifel ausprobieren, einfach hinschreiben, an irgendwelche Studios raussuchen, sich vorstellen. Ich habe es auch nicht anders gemacht. Wie gesagt, ich bin hingegangen, ich hatte keinerlei Erfahrung mit irgendwas in dem Zusammenhang. Ich bin einfach hin, ich habe es probiert, es hat geklappt. Das ist natürlich keine Garantie, aber warum nicht? Man kann es einfach ausprobieren und im Zweifel hat man irgendwie das den nötigen Klang in der Stimme, der irgendwie ganz individuell klingt, oder man hat irgendwelche tollen Ausdrucksfähigkeiten in der Stimme und dann sagen die, ja klar, probier's doch mal und warum nicht? Also es werden immer wieder neue Sprecher gesucht, einfach mal ausprobieren, einfach mal testen und vielleicht klappt's. Gibt es zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ja, habe ich glaube ich schon mehrfach gesagt, aber gerne nochmal auch zum Abschluss, weil ich es wirklich ernst meine. Ich finde es super, was für eine Resonanz gerade in Bezug auf One Piece uns widerfährt. Das ist schon toll. Ich bin auch immer froh um konstruktive Kritik. Also wenn jemand irgendwie findet, dass irgendwie die Figur in der Serie irgendwie oder in der Folge oder in dem Block irgendwie zu hoch angelegt war, ich habe mir das auch schon oft angeschaut, auch nach dieser Kritik dann versucht, es anders zu machen. Also für mich ist es auch immer ganz hilfreich, so ein Feedback. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, wenn es gut ankommt, wenn die Leute zufrieden sind und lese es auch gern gelegentlich mal nach. Und finde es einfach toll, mit was für einem Enthusiasmus gerade auch bei den Anime-Serien, die Fans dabei sind und was für eine Leidenschaft die in die Sachen reinlegen. Also, habe ich auch schon gesagt, diese Messen da mit den Verkleidungen und alles sensationell. Also es ist echt toll, wenn man sich für sowas so begeistern kann und da irgendwie so ein Hobby auch hat und so eine Leidenschaft irgendwo. Ich finde das echt toll. Und ich hoffe eben, dass wir da irgendwie unseren Teil dazu beitragen können, dass das angemessen produziert klingt und rüberkommt und dass es den Leuten gefällt. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dem Interview. Ich danke dir, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast, dich meinen und auch den Fragen der Fans zu stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns auf jeden Fall über einen grünen Daumen nach oben freuen, um diese ganze Arbeit zu unterstützen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen ciao.